Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit The Manhattans, The Impressions, Clancy Eccles, Houston Stackhouse, Russ Barenberg, The Drifters, Early Warren, Helen Humes, Derek Harriott, Roland Hanna, Don Patterson, The Rolling Stones, Steppenwolf, The Haunted und der Jay Giles Band. You've come home with something on your mind, and darling, tell me, why are you crying? You said this serious, no time for fun. Well, trying to tell me something that I've done. Things you've heard couldn't be denied. Before your opinion, listen to my side. You must believe me, no matter. Girl, you're wrong to believe what they say. Oh, you see, nothing could ever be that bad. The talk is now all over town. Darling, you know I'll never put you down. For her and me was at the party as guests. There's nothing else to say about this kind of mess. You must believe. anybody seen? See my baby since she ran away. I've been so lonesome. We need fighting each and every day. I'm tired of searching. Searching east and west and all over town. Will somebody please tell me where my baby can be found? Die J. Geltz Band wurde 1967 in Massachusetts gegründet als akustisches Blues-Trio, bestand zunächst nur aus Gitarre, Bass und Mundharmonika. Bis 1970 vervollständigte sich dann die Band und erhielt einen Plattenvertrag bei Atlantic Records. 1975 erschien das sechste Album der Band mit Believe in Me oder You Must Believe Me. Das Intro des Songs diente lange Zeit der Musiksendung Grand Palast als Einleitungsmelodie. 1979 trat die Band sogar in einer der langen Rocknächte der ARD im Rahmen vom Rockpalast auf. Darauf folgte dann The Manhattans, eine Soul-Gesangsgruppe aus New Jersey, die bereits seit 1962 existierte, aber ihre größten kommerziellen Erfolge erst in den 70er Jahren feiern sollte. Searchin' for My Baby verwendet den gleichen Riff oder Lick wie You Must Believe Me von den Impressions aus Chicago. Beide Lieder stammen aus dem Jahre 1964. Der Impressions-Hit mit Curtis Mayfield ist der bekanntere. Searchin' for My Baby war immerhin auch Nummer 20 in den Rhythm and Blues Hitparaden. Ich tippe aber, die Manhattans orientierten sich wohl an die Impressions und nicht umgekehrt. That way, no, no, it just didn't happen that way. You've come home with something on your mind, darling. Tell me, why are you crying? You say be serious, no time for fun, while trying to tell me something that I've done. The things you've heard couldn't be denied. But before your opinion, listen to my side. And you must believe me. No. people might say, you must believe me. Darling, it just didn't happen that way. No, no, it just didn't happen that way. Whoa, it's all right. Whoa, it's all right. Girl, you're wrong to believe what was said, for you see nothing could ever be that bad. Though the talk is now all over town, darling, you know I'd never put you down. True, her and me were at the party as guests. There's nothing else to say about whom I love best. And you must believe me, no matter what the people might say. You must believe me. Darling, it just didn't happen that way. No, no, it just didn't happen that way. Whoa, it's alright. Whoa, it's alright. Whoa, it's alright. Thank you. back road by myself. Now don't you forget me talking, pretty mama, Lord, ain't going down that big road by myself. I don't care, you know, mama, I'm gonna catch somebody else. Baby, what make you do, you know, mama? Like you do, do, do, like you do, do, do. Now, don't you hear me, mama? What make you do me like you do, do, do? Now, you think you're doing that, mama, like you done cool cherry red. Take that poor boy's money now, mama. Sure, Lord, won't take mine. Now, don't you hear me talking, pretty mama, take that poor boy's money. Sure, Lord, won't take mine. Right, take the poor boy, right, sure, Lord. Won't take my crying sun gonna shine, mama. My back door someday. Now don't you hear me talking, pretty mama, Lord, sun gonna shine. My back door someday. And the wind go, blow my blues away. Well, all right, let's play, boy. Auf Soul von Curtis Mayfield und den Impressions folgte Reggae, auf welchen wiederum Country Blues folgte. Clancy Eccles war ein Ska-, Rocksteady- und Reggae-Sänger, der schon seit den späten 50er Jahren im Teenage-Alter aktiv war und Plattenaufnahmen. Mitte der 60er Jahre legte er eher eine Schaffenspause ein und entschloss sich, einen weiteren Versuch Ende der 60er Jahre mit der Musik zu wagen und seine Platten diesmal selbst zu produzieren. Wir hörten What Will Your Mother Say von 1969, das Clancy Eccles produzierte, komponierte und sang. Danach Big Road Blues, das wurde in den 20er Jahren vom Sänger und Gitarristen Tommy Johnson aufgenommen und populär gemacht. Wir hörten aber eine Aufnahme von 1967 vom Gitarristen und Sänger Houston Stackhouse aus Mississippi. Der war so ungefähr 15 Jahre jünger als Tommy Johnson, 1910 geboren, und war ein Cousin des weitaus bekannteren Sänger und Gitarristen Robert Nighthawk, der ja auch schon zu Gast in einer der älteren Folgen von Framats Musikalisches Fundbüro war. Little Monk vom Gitarristen und Mandolinisten Russ Barenberg ist aus dem Jahre 2007 und deshalb auch der jüngste Titel dieser Ausgabe von Framats Musikalisches Fundbüro. 2007 wurde dieser Titel, Little Monk, sogar als bestes Country-Musik-Instrumental für die Grammy Awards vorgeschlagen. Thank you. Der Saxophonist Early Warren, Jahrgang 1914, stammte aus Springfield, Ohio. Ob das das gleiche Springfield war, in dem auch die Simpsons ansässig waren, weiß man allerdings nicht. Man weiß aber, dass Early Warren von 1937 bis Mitte der 40er Jahre festes Mitglied der Count Basie Band war und danach immer wieder mal. Wir hören ihn gleich zweimal und in verschiedenen Funktionen, zuerst als Orchesterleiter der Studioband, die die Drifters bei ihrem Original Under the Boardwalk in den 60er Jahren begleitete. Danach als Bandleader seines Orchesters, das 1944 den Titel Tush einspielte und als Gastsolist den Tenorsaxophonisten Lester Young gewinnen konnte. Und wenn wir schon mal bei Musikern aus dem Umfeld von Count Basie sind, gibt es danach Rock Me to Sleep von Helen Humes aus dem Jahre 1950. When the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof, under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Thank you. Regelmäßige Hörer von Framats musikalisches Fundbüro wissen, dass ich gerne mal Beatles-Kompositionen als Instrumentalversion präsentiere. So auch jetzt Derek Harriott, der eigentlich Sänger, aber auch Plattenproduzent war, gibt uns seine Version mit den Crystal Lights von Lady Madonna. Das war 1970. Nahm der Pianist Roland Hanna seine Debütplatte bei Atlantic Records als Bandleader auf. Auf Destiny Rides Again spielt er mit dem Bassisten George Duvivier, dem Drummer Roy Burns und Kenny Burrell an der Gitarre Komposition aus Harold Romes gleichnamigen Musical ein. Musik Nach Roland Hanna mit I Say Hello hörten wir eine Instrumentalversion von Under the Boardwalk des Organisten Don Patterson, der lediglich vom Schlagzeuger Billy James begleitet wurde. Etwa zur gleichen Zeit, 1964, gaben die Rolling Stones ihre Version des Drifters Titel zum Besten. Das geschah auf ihrer zweiten LP, Rolling Stones, Under the Boardwalk, 1964. When the sun beats down and burns the tar upon the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above, under the boardwalk, we were falling in love. Under the boardwalk, boardwalk, on the park you'll hear the happy sound of a carousel. You can almost taste the hot dogs and French fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, we're having some fun. Under the boardwalk, people walking above, under the boardwalk, we were falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Mm-hmm. be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we were falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Von England und den Rolling Stones, die wir mit einer Coverversion von ihrer zweiten LP hörten, geht es jetzt nach Kanada zur zweiten LP von Steppenwolf und drei ineinander gehende Originaltitel: Lost and Found by Trial and Error, danach Hodgepodge Strain Through Leslie und Resurrection Steppenwolf 1968. So once again, I heard someone. Because I found out that she's not the one I'm looking for. And once again, I blame someone. Because I know that she can use the love I have in store. And now she's gone. And I'm glad her story ends. Still, I wish I had been kinder. And now Steppenwolf war über die Grenzen Kanadas bekannt, nicht zuletzt auch durch den Soundtrack zum Film Easy Rider von The Haunted aus Montreal kann man das nicht sagen, dennoch waren sie in ihrem Land sehr erfolgreich. Obwohl sie ihre Platten auch in den USA veröffentlichten, gelang ihnen dort nicht der Durchbruch. Als The Haunted 1971 sich entschlossen, die Band aufzulösen, um sich beruflich neu zu orientieren, waren sie eine der bestgebuchten Livebands Kanadas. Als Searching for My Baby 1967 herauskam, gab es die Band schon 2 Jahre. Searching for My Baby hat übrigens nichts mit dem Lied der Manhattan zu tun, das ich am Anfang gespielt hatte. Aus Montreal, Kanada, Searching for My Baby 1967. Das war's mit Framats Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.